ihr glaubt, können die euch retten. Aber wenn es eure Entscheidung ist, zu glauben, könnt ihr den Glauben auch wieder verlieren. Doch selbst wenn ihr glaubt, werdet ihr das Werk niemals voll ergründen. Vielleicht einen Teil davon, euren Teil. Wir alle haben eine Seele und einen Glauben. Doch dein Glaube soll entscheiden.